Abschnitt 51 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Monosterios. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 51. Graf Gisbert von Wolf Metternich, Teil 2. Rechtsanwalt Dr. Jaffe wiederholte den Antrag, den Medizinalrat Dr. Hoffmann nach Meran zu senden, und beantragte ferner, Frau Margarete Fröhlich, verwitwete Bornstein, Inhaberin des Ehevermittlungsinstituts Bornstein, Kurfürstendamm 33, als Zeugin und Sachverständige darüber zu vernehmen, dass einem Heiratskandidaten, der den Namen Graf Wolf Metternich trägt, mit Leichtigkeit Partien mit Mitgiften von vielen 100.000 Mark vermittelt werden könnten, dass ferner Personen mit derartigen Namen auch wiederholt zu Namensheiraten gesucht würden, von vornherein mit der Absicht, die Ehe nach kurzer Zeit zu lösen, dass für solche Namensheiraten Summen von vielen 1.000 Mark gerne gezahlt würden. Rechtsanwalt Dr. Alsberg unterstützte diese Anträge. Frau Bornstein würde auch bekunden, dass es nichts Ungewöhnliches sei, wenn Heiratskandidaten mit nach dem Süden genommen würden. Die Anträge der Verteidiger wurden nach kurzer Beratung mit der Begründung abgelehnt, dass die Aussagen der Frau Wertheim aus der ersten Verhandlung für den Gerichtshof nicht von Einfluss seien. Es wurde alsdann zwei Krankenschwestern vernommen, die Frau Dolly Landsberger nach ihrem bekannten Sprung aus dem Fenster gepflegt haben und die über das schlechte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter Auskunft geben sollten. Die Krankenschwester Alex bestätigte, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter das denkbar schlechteste gewesen sei. Frau Wertheim habe der Tochter gegenüber die gemeinsten Schimpfwörter gebraucht wie eklige Jüdin, Biest, Dirne, Frauenzimmer und andere aus dem Sexualleben entnommene Schimpfwörter. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ist es richtig, dass Frau Wertheim einmal von der schlechten Erziehung ihrer Tochter gesprochen hat? Und als die Tochter fragte, warum man sie nicht in eine Pension gegeben habe, Frau Wertheim geantwortet hat, dann wärst du nach 6 Wochen von einem Hausdiener schwanger wieder nach Hause gekommen. Zeugin, das ist richtig. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ist es richtig, dass Frau Wertheim ihre Tochter wiederholt veranlassen wollte, in dem Ehescheidungsprozess gegen Dr. Landsberger falsche Anschuldigungen zu erheben? Zeugin, jawohl. Rechtsanwalt Dr. Alsberg, ist es richtig, dass Frau Dolly Landsberger vielfach nach ihrem Manne verlangte und Frau Wertheim sie mit Gewalt von ihrem Manne fernzuhalten suchte? Zeugin, jawohl. Frau Wertheim hat wiederholt Briefe des Dr. Landsberger abgefangen und nicht abgeliefert. Rechtsanwalt Dr. Alsberg, entsinnen Sie sich, dass davon gesprochen wurde, Frau Dolly Landsberger habe, als sie hörte, ihre Mutter verbreite alles Mögliche, was sie über ihren Mann gesagt haben solle, geäußert, solche Gemeinheit, meine Mutter hat mir das alles erst eingeredet. Zeugin, jawohl. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ist es richtig, dass Frau Wertheim einmal geäußert hat, Sie und Ihre Tochter lügen beide, wenn sie aber selber lügt, dann versteht sie es besser. Zeugin, das ist mir nicht erinnerlich. Krankenschwester Rose Kolb bestätigte auf Befragen der Rechtsanwälte Dr. Jaffe und Dr. Alsberg, dass es öfter zu heftigen Szenen zwischen Mutter und Tochter gekommen sei. Bei der ersten Ausfahrt der Frau Dr. Landsberger nach ihrer Erkrankung durch den Tiergarten habe sich Frau Dr. Landsberger geniert gefühlt, dass sie viele Bekannte trafen. Als sie deshalb gebeten habe, einen anderen Weg einzuschlagen, habe Frau Wertheim laut geschrien. »Wenn Sie dich sehen, sehen Sie nichts weiter als ein...« Es folgte ein nicht wiederzugebendes Schimpfwort. Richtig sei es auch, dass Frau Dr. Landsberger dauernd zu ihrem Manne zurückkehren verlangte und oft schrie, »Eiti, mein Eiti, ich hab dich ja so lieb!« Sie habe dann verzweifelt in die Kissen geschluchzt, wenn die Mutter dazukam und sie mit den unflätigsten Schimpfwörtern belegte. auf weiteren Vorbehalt, bestätigte die Zeugin Folgendes. Frau Wertheim habe bei einer Gelegenheit zu ihrer Tochter gesagt, ihr Großvater habe nicht umsonst die Million zusammengestohlen, damit sie nur Champagner saufen und sich amüsieren konnte. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. In Ihrer eidesstattlichen Versicherung vor dem Rechtsanwalt Dr. Marwitz haben Sie auch bekundet, eines Tages saß die Tochter am Klavier, spielte ein Lieblingsstück ihres Mannes und weinte. Da machte ihr Frau Wertheim eine heftige Szene und sagte, »Ich will dir nur eins sagen, ich habe deinen Vater zugrunde gerichtet und richte auch dich zugrunde.« Zeugin: »Was ich eidesstattlich versichert habe, ist richtig. Ich besinne mich jetzt aber nicht mehr darauf.« Alsdann wurde Oberleutnant von Vetter vernommen, der längere Zeit im Hause Wolf Wertheim verkehrt hatte. Er erklärte, dass er nicht die Absicht gehabt habe, Dolly Pinkus zu heiraten und dass er einige Wochen, nachdem er in das Haus Wolf Wertheim eingeführt war, dies auch in einer Unterredung Frau Wolf Wertheim ausdrücklich erklärt habe. Der Angeklagte, Wolf Metternich, sei im Hause Wolf Wertheim ebenso behandelt worden wie alle anderen Gäste. Der Angeklagte fragte den Zeugen, ob es seiner Meinung nach zwischen Mutter und Tochter so weit gekommen sei, dass die Tochter der Mutter alles gebeichtet habe. Der Zeuge glaubte dies bestimmt verneinen zu können, da auch er den Zwist zwischen Mutter und Tochter bemerkt hatte. Er habe auch dem Angeklagten auf dessen Anfrage erklärt, dass er nicht die Absicht habe, sich um Frau Dolly Pinkus zu bewerben. Leutnant von Ziesar war nur zweimal im Hause Wolf Wertheim. Ihm hat Oberleutnant von Vetter ebenfalls erklärt, dass er sich nicht um die Tochter des Hauses bewerben wolle. Von einer schlechteren Behandlung des Angeklagten im Hause Wolf Wertheim gegenüber anderen Gästen sei auch ihm nichts bekannt. Zeugin Fräulein von Hanstein. Die ehemalige Erzieherin der Dolly Landsberger bekundete gleichfalls, dass oft böse Szenen zwischen Mutter und Tochter stattgefunden hätten. Erstere habe oft sehr unanständige Wörter gebraucht, die in gebildeten Kreisen nicht üblich sind und auch manchmal auf sexuellem Gebiete lagen. Auch habe sie gesagt, sie hasse ihre Tochter und habe sie schon vor der Geburt gehasst. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Hat Frau Wertheim nicht gesagt, sie habe monatelang vor der Geburt nur Cognac getrunken und Salat gegessen? Das Gericht lehnte diese Frage ab. Weiter bekundete die Zeugin, dass Dolly Landsberger, die sich mit 15 Jahren verheiratet hatte, mehrfach von der Mutter misshandelt worden sei. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Danach ist der Zwiespalt zwischen beiden so groß gewesen, dass Frau Dolly Landsberger ihre tiefsten Seelenzustände wohl kaum der Mutter offenbart haben wird. Zur Zeugin. Legte Frau Wertheim noch immer besonderen Wert auf klangvolle Namen? Zeugin. Jawohl. Dr. Alsberg. Hat sie nicht einmal gesagt, jetzt wäre der Herzog von Abruzzen für dich fällig gewesen? Zeugin. Jawohl, das hat sie gesagt. Heiterkeit. Hierauf wurde Staatsanwaltsrat Dr. Schwickerath als Zeuge vernommen. Dieser hatte eine Strafsache gegen Dr. Landsberger bearbeitet, die, wie er den Verteidigern berichtend bemerkte, nicht auf einer Strafanzeige der Frau, sondern des Herrn Wertheim beruhte. Es seien damals zahlreiche Briefe von Dr. Landsberger eingereicht worden, die ihm seine Frau geschrieben hatte. Rechtsanwalt Dr. Jaffe hielt dem Zeugen eine Reihe von diesen Briefen vor. Der Zeuge bestätigte in jedem einzelnen Falle, dass er sich daran erinnere. In einem Brief vom 11. Juni hieß es, »Frau Wertheim ist wieder einmal im Bett und ich sitze auf dem Balkon und harre ihrer Befehle. Und wenn sie mir sagt, wie schlecht sie sich fühlt, warum regt sich da kein Mitleid in meinem Herzen? Eins ist sicher, dass seit dem 1. Juni etwas in mir erstorben ist, als diese Frau, die meine Mutter ist, mich bespuckte. Mir war, als ob etwas in mir tot sei, und ich weiß, es wird auch nie mehr in mir aufleben.« In einer Reihe anderer Briefe heißt es unter anderem, »Ich fühle mit dieser Frau, die mich geboren hat, keinen seelischen und keinen körperlichen Zusammenhang. Und sie ist doch meine Mutter. Es ist doch so traurig, täglich und stündlich mit einer Frau zusammenzuleben, die die Mutter ist und der man so fremd, ach so fremd gegenübersteht, die man nicht einmal achten kann. Es tut mir weh, dieses Haus meine Heimat nennen zu müssen. Eines Tages erklärte Frau Wertheim, dass sie am Wannsee bei Kladow für die Bewerber Dollys eine Villa gemietet habe. An einem anderen Tage erklärte Frau Wertheim, »Mir ist es lieber, du wirst die Mätresse eines Prinzen als die Frau irgendeines Herrn Meier.« In einem Briefe vom Ende 1907 heißt es, »Ich bin schon gehasst worden, ehe ich lebte. Mama erzählte mir 100 Mal, wie sie mich hasse. Nur den einen Wunsch hatte sie in dieser Zeit, befreit von der Unbequemlichkeit zu sein. Ich war das Kind des Mannes, den sie hasste, und sie trug mich auch im Hass. Meine erste Erinnerung aus meiner Kindheit ist, ich lag im Wagen, Mama zeigte mir ein Bild und sagte, das ist eine Tante. Es war ein Bild einer Mätresse meines Vaters. Von diesem Sumpf, der in der Seele dieser Frau liegt, die meine Mutter heißt, machst du dir keine Ahnung. Du, lass mich nicht zu lange in dieser Hölle. Ich schäme mich, diese Frau als Mutter zu haben. In einem anderen Brief hieß es, Frau Saalbach bat Frau Wertheim, ihr doch einige Billette zur Unterstützung für einige arme jüdische Kinder abzunehmen. Frau Wertheim äußerte beim Empfang des Briefes, »Nein, fällt mir gar nicht im Traum ein. Wenn mich nicht eine Exzellenz bittet, denke ich gar nicht daran zu geben.« Als nächster Zeuge wurde der frühere Staatsanwalt, jetzige Landrichter Dr. Katz vernommen. Er hatte eine Strafsache gegen die Schwiegermutter der Frau Wertheim, Frau Pinkus, geführt. Diese war durch eine Strafanzeige der Frau Wertheim veranlasst worden und lautete auf Meineid. Frau Pinkus wurde außer Verfolgung gesetzt, weil nicht genügende Beweise vorlagen. Vorsitzender: Aus den Akten stelle ich fest, dass Frau Pinkus damals 70 Jahre alt war und über Dinge vernommen wurde, die 9 Jahre zurücklagen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Hat der Zeuge nicht den Eindruck gehabt, dass Frau Wertheim die Anzeige aus Gehässigkeit oder aus dem Grunde erstattet hat, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen? Zeuge: Über die Motive kann ich mich nicht äußern. Aus den Akten wurde darauf festgestellt, dass Frau Pinkus als Zeugin vom Kammergericht vernommen wurde und Frau Wertheim hat Fragen an sie gerichtet aufgrund von Briefen aus alter Zeit. Die Angabe der alten Dame sollten nach der Behauptung der Frau Wertheim unrichtig gewesen sein. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ist dem Zeugen bekannt, wie man bei der königlichen Staatsanwaltschaft sonst über die Glaubwürdigkeit der Frau Wertheim denkt? Zeuge: Darauf kann ich kaum antworten. Gewiss ist manches gesagt worden, was nicht günstig war auf der anderen Seite, aber auch das Gegenteil. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hat in der vorigen Sitzung die Frau Wertheim für eine vorzügliche Zeugin erklärt. Hat man sich nicht darüber gewundert und gesagt, man könne darin dem Staatsanwalt nicht beipflichten? Zeuge: Darüber kann ich mich auch nicht äußern. Ich bin hier Zeuge und nicht Sachverständiger. Am 2. Verhandlungstage erklärte der Angeklagte: Ich bin am Weihnachtsheiligabend als einziger Fremder bei Wertheims eingeladen gewesen und habe von Dolly Landsberger ein kostbares Weihnachtsgeschenk, eine Reitpeitsche mit silbernem Griff, erhalten. Ich war dann auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bei Wertheims. Ich habe täglich an Dolly Landsberger Blumen geschickt, ebenso auch an Frau Wertheim selbst, wie es doch ein Diener oder Angestellter nicht tun würde. Ich war oft eine Stunde lang in dem elektrischen Coupé mit der Dolly ausgefahren und wurde häufig telefonisch nach dem Tatterstall bestellt, in dem Dolly Landsberger Reitübung unternahm. Bei den Abendbesuchen im Boudoir sollte ich ihr einmal ihr schönes schwarz-blaues Haar aufmachen. Ich war ganz überzeugt, mit Kusshand aufgenommen zu werden und auf der Reise im Süden die Sache perfekt machen zu können. Rechtsanwalt Dr. Jaffe verlas darauf folgendes von Dr. Arthur Landsberger an ihn gerichtetes Telegramm: Da mir der Name des Vorsitzenden unbekannt ist, teile ich Ihnen mit, dass ich infolge Erkrankung am Erscheinen verhindert. Wüsste auch sonst in Sachen Wolf Metternich, der mir, wie seine Affäre nur aus den Zeitungen bekannt ist, keinerlei Bekundungen zu machen. Sollte sich meine Vernehmung aber auf mein einstmaliges Verhältnis zum Hause Wolf Wertheim beziehen, so erkläre ich, dass ich, selbst auf die Gefahr des Zeugniszwangsverfahrens hin, keine Bekundungen gegen Frau Dolly machen würde. Diesen Standpunkt werde ich auch dann nicht ändern, wenn mich die Wertheim gleich wie in welcher Form verleumden sollte. Damit jedoch mein Schweigen nicht falsch ausgelegt wird, entbinde ich die Herren Justizrat Sello und Dr. Marwitz von ihrer Amtsverschwiegenheit hinsichtlich aller Punkte, die sich nicht gegen Frau Dolly richten. Stelle, falls Herr Maximilian Harden erscheinen sollte, anheim, ihn über alle das Haus Wertheim und mich betreffenden Punkte zu befragen. Gezeichnet Dr. Arthur Landsberger, zurzeit Prag, Hotel Blauer Stern. Rechtsanwalt Dr. Jaffe legte ferner einen Artikel aus dem Herold vor. Staatsanwaltsrat Dr. Porzelt: Ich sehe, es soll immer wieder auf die Glaubwürdigkeit der Frau Wertheim eingegangen werden. Ich habe schon gestern betont, ich habe keinerlei Interesse an den Bekundungen der Frau Wertheim und Dolly Landsberger. Die ganze Ära Wertheim hat nur ganz kurze Zeit gedauert. Die Straftaten des Angeklagten fallen in eine ganz andere Zeit. Es ist deshalb unerfindlich, weshalb der Angeklagte aus dem Fall Metternich einen Fall Wertheim machen will. Ich erkläre, dass ich bereit bin, die Fälle, die in die Ära Wertheim fallen, auszuschalten. Wir haben kein Interesse daran, ob Frau Wertheim glaubwürdig ist oder nicht. Diese ganze Sache ist anscheinend deshalb nur so stark hervorgehoben worden, um das Interesse von dem Angeklagten selbst abzulenken und Sensation zu machen. Vorsitzender: Die Zeugen sind geladen und müssen vernommen werden. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Die Ausführungen des Staatsanwalts treffen nicht zu. Der Fall Wertheim ist schon in der Voruntersuchung hineingezogen worden. Er zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Affäre hindurch. Es kommt darauf an, dass der Angeklagte sichere Chancen bezüglich der Frau Dolly hatte, und wenn dies sich ergibt, dann ist vielleicht der Schluss zu ziehen, dass er auch in anderen Fällen glauben konnte, gute Chancen auf eine reiche Heirat zu haben. Angeklagter Graf Metternich: Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, mich in Schutz zu nehmen gegen die Ausfälle des Staatsanwalts, der gestern gesagt hat, ich sei für die Staatsanwaltschaft nur ein gemeiner Betrüger. Heute sagte er wieder, ich wolle Sensation machen. Meine Verteidiger haben geglaubt, jene Beweisanträge stellen zu müssen. Ich will keinesfalls Sensation machen. Vorsitzender: Was Ihren Schutz betrifft, so muss ich darauf hinweisen, dass der Staatsanwalt doch nur seine eigene Ansicht hat, wie Sie auch vielerlei Ansichten kundgegeben haben. Rechtsanwalt Dr. Alsberger beantragte, einen Artikel aus dem Herold zu verlesen, der von Frau Wolf Wertheim herrühren soll. Der Artikel wird ergeben, so führte der Verteidiger aus, dass Frau Wertheim in der Sucht, sich und ihre Klugheit in den Vordergrund zu stellen, so weit geht, dass sie nicht davor zurückschreckt, öffentlich ihren Mann zu beschuldigen, er sei bereit gewesen, einen Meineid zu leisten. Diese Beschuldigung bringe sie nur vor, um von einem geschickten Coup zu berichten, den sie damals inszeniert habe. Auf eine Zeugin, die sich so ihrem eigenen Manne gegenüber verhält, kann nichts gegeben werden, wenn sie Dritte beschuldigt. Justizrat Dr. Menschelsohn, juristischer Berater der Firma A. Wertheim, bekundete alsdann als Zeuge. In der Zeitschrift Herold erschien eines Tages ein Artikel, der, bezugnehmend auf einen Rechtsstreit, die Firma Wertheim und auch ihn, Zeugen, aufs heftigste angriff. Der Inhalt dieses Artikels, der aller Vermutung nach von Frau Wertheim herrührte, ging darauf hinaus, dass man versucht habe, Herrn Wolf Wertheim durch eine Art Komplott zur Ableistung eines Meineids zu drängen, um ihn dann mit Hilfe des daraus sich ergebenden Strafprozesses aus der Firma A. Wertheim auszuschließen. An der ganzen Geschichte sei absolut nichts Wahres gewesen, es sei eine völlig hirnverbrannte Geschichte, an welcher weder objektiv noch subjektiv auch nur das Geringste wahr sei. Er, Zeuge, sei dann an den Staatsanwalt herangetreten, um gegen den verantwortlichen Redakteur vorzugehen. Diese Angelegenheit wurde schließlich dadurch aus der Welt geschafft, dass Abbitte geleistet und eine Buße gezahlt wurde. Später wandte sich Frau Wolf Wertheim an ihn mit der Bitte, in einer Angelegenheit ihre Interessen wahrzunehmen. Er habe das mit den Worten abgelehnt. Wie ist das möglich, dass Sie, die Sie damals diesen schändlichen Artikel geschrieben haben, glauben, dass ich Ihr Rechtsbeistand werden könnte? Frau Wertheim habe darauf erwidert, aber Herr Justizrat, mir war gesagt worden, wir kriegen 10 Millionen, wenn der Artikel kommt. Er, Zeuge, hatte das Gefühl, dass mit dem Artikel eine Erpressung beabsichtigt gewesen sei. Vorsitzender, ist man denn mit Geldforderungen an Ihre Klienten herangetreten? Zeuge, nein, aber man kann doch auch Erpressungen inszenieren, indem man zunächst horcht, welches Gebot gemacht wird. Aus der weiteren Vernehmung des Zeugen ergab sich, dass eine Broschüre über dieselbe Angelegenheit erschienen sei und ein Strafverfahren gegen den Verfasser geschwebt habe. Rechtsanwalt Severin Behrendt bekundet als Zeuge, Frau Wertham hat einen Prozess gegen ihren Schwiegervater, den Kommerzienrat Pinkus, geführt. Es handelte sich damals um Zahlung von 60.000 Mark. Im Anschluss an diesen Prozess hat Wolf Wertheim eine Anzeige gegen Kommerzienrat Pinkus wegen Fälschung einer Urkunde erstattet. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ist es richtig, dass in dem Zivilprozess über 60.000 Mark Frau Wertheim die Echtheit ihrer eigenen Unterschrift bestritten hat? Zeuge: Ja, das ist geschehen. Es war damals ein Eid nominiert worden, den Frau Wertheim leisten sollte. Sie ist dann aber zu dem Eidestermin nicht erschienen. Weiter berührte Rechtsanwalt Dr. Jaffe durch zahlreiche Fragen an den Zeugen noch einen Wust von Vorkommnissen, in denen Frau Wertheim eine hässliche Rolle gespielt haben soll. So wurde erwähnt, dass Frau Wertheim gegen ihre Schwiegermutter und ihren Schwiegervater einen Prozess auf Herausgabe von gewissen Briefen geführt habe. Die 70-jährige Frau sei sogar zu einem Offenbarungseid getrieben worden und habe schwören müssen, dass sie die Briefe nicht habe. Auf Anfrage des Rechtsanwalts Jaffe bestätigte Rechtsanwalt Behrendt, dass zu der Zeit, als das Meineidsverfahren gegen die eigene Schwiegermutter der Frau Wertheim eingeleitet war, in der Zeitschrift Morgen unter der Überschrift Tiergartenskandal ein Artikel erschien, in welchem von einem zweifellos Eingeweihten angekündigt wurde, dass eine solche Affäre im Gange sei. Er und seine Klienten hatten keinen Zweifel, dass Frau Wertheim die Urheberin dieses Artikels war. Im Anschluss hieran wurde auf einen Prozess zurückgegriffen, der einmal gegen die Mutter der Frau Wertheim, Frau Tietzer, geschwebt hatte. Rechtsanwalt Dr. Alsberg ersuchte, aus den Akten festzustellen, dass sich Frau Wertheim von ihrer Mutter eine schriftliche Erklärung des Inhaltes hatte geben lassen. Liebe Trude, hierdurch bestätige ich dir, dass ich, deine Mutter, die Unterschrift geleistet habe. Paula Tietzer. Es stehe fest, dass unmittelbar danach Frau W. bzw. ihr Mann gegen Frau Tietzer Anzeige wegen Urkundenfälschung bei der Staatsanwaltschaft erstattet habe. Rechtsanwalt Dr. Jaffe erwähnte, nachdem Herr Henschel, ein Onkel der Frau Wertheim, verstorben war, behauptete diese, Henschel habe Selbstmord begangen, weil er in ihrem Prozess einen Meineid geleistet habe. Zeuge Rechtsanwalt Behrendt bestätigte, dass dies erzählt worden sei. Tatsächlich sei Herr Henschel an schwerer Zuckerkrankheit gestorben. Zeuge Kühn, früherer Privatsekretär des Herrn Dr. Arthur Landsberger, bekundete, Frau Dolly Landsberger habe sich häufig beklagt, dass sie von ihrer Mutter mit den gemeinsten Schimpfworten belegt werde. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Jaffe erklärte Zeuge, es sei richtig, dass die in dem Hause Wertheim angestellt gewesene Miss Griffin Folgendes eidesstattlich versichert hatte. Frau Wertheim habe einmal geäußert, die Dolly und ich, wir müssen beide lügen. Die Dolly ist aber zu ungeschickt, bei der merkt man es immer, bei mir merkt man es jedoch nicht. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ist es richtig, dass Miss Griffin erzählt hat, Frau Wertheim habe eines Tages Folgendes zu ihr gesagt? Die Dolly darf nicht vor ihrem 22. Jahre heiraten. Zwischen 18 und 22 Jahren kann sie meinetwegen Verhältnisse haben, aber jede Woche ein anderes. Vorsitzender: Na, das geht aber wohl etwas zu weit. Wir können doch hier nicht Angaben irgendeiner Person, über deren Glaubwürdigkeit nicht das Geringste bekannt ist, wiedergeben lassen. Es kann dies ja der ärgste Dienstbotenklatsch sein. Es ist dies jedenfalls ein ganz ungewöhnliches Prozessverfahren, um etwas zu beweisen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Die Verteidigung will auf die Wiedergabe der Äußerungen der Miss Griffin verzichten und wird den Zeugen nur noch nach Dingen fragen, die ihm die Dolly Landsberger selbst erzählt hat. Vorsitzender: Das geht doch eigentlich auch nicht, wenn wir die Zeugin Dolly Landsberger nicht persönlich hier haben. Rechtsanwalt Jaffe: Dann stehen wir hier bis zum jüngsten Tag, denn die Dolly Landsberger erscheint doch niemals vor Gericht. Sie hat Herrn Justizrat Dr. Mamroth in Breslau erklärt, dass sie unter keinen Umständen erscheinen und sich auch weigern werde, sich vor einem Gerichtsarzt untersuchen zu lassen. Vorsitzender: Wir könnten ja Frau Dolly Landsberger kommissarisch vernehmen lassen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich glaube aber, dass wir durch eine kommissarische Vernehmung nie ein richtiges Bild bekommen werden. Vorsitzender: So doch aber auch nicht. Hier werden Zeugen vernommen, die erzählen, was ein nicht anwesender Zeuge zu einem anderen ebenfalls nicht anwesenden Zeugen gesagt hat. Ob das ein richtiges Bild gibt, halte ich für noch fraglicher. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich bitte, dem Zeugen eine Anzahl Fragen vorlegen zu dürfen, die er aus eigener Kenntnis beantworten kann. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Frau Wertheim geäußert hat, unter einem Wanderbild oder einem Rotschild machen wir es nicht? Zeuge: Jawohl. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jaffe wies darauf mehrere Briefe vor, in denen es hieß, Mutter baut wieder Fürstenschlösser. Sie, Frau Wertheim, antwortete mir: Oh nein, da nehme ich das Racket und schlage dich, bis du Gehirnhautentzündung hast. Und das ist meine Mutter. Sie sei von diesem Weib, Frau Wertheim, hypnotisiert worden und müsse alles tun, was sie wolle. In einem Gutachten des Geheimen Medizinalrats Professor Dr. Eulenburg hieß es: Bei Durchsicht dieser Briefe und Aufzeichnungen glaubt man stellenweise etwas von der vom schwülen Parfüm durchzogenen Dunstschicht und dem heißen Atem einer modernen Salome, der würdigen Tochter einer modernen Herodias, zu spüren. Vorsitzender: Das schreibt ein Professor? Donnerwetter ja. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ja, allerdings, und zwar Geheimrat Eulenburg. Vorsitzender: Ja, ja, ich kenne ihn schon. In einem an die damals infolge ihres Sturzes aus dem Fenster des Esplanade-Hotels schwerkranke Dolly Landsberger gerichteten Briefe schrieb Frau Wertheim: Warum habe ich für deinen Vater Pinkus, der meinen Namen fälschen wollte, die Wechsel unterschrieben, die der herrliche Karl Wolf bezahlte? Damit dir das Zuchthaus nicht anhängen sollte, in das dein Vater ohne Gnad hineinspaziert wäre. Auf einige andere Anregungen der Verteidiger, welche noch mehrere Äußerungen der Frau Wertheim über ihre Tochter festgestellt haben wollten, erklärte der Vorsitzende: Es ist ja bekannt, dass Dr. Landsberger ein 15-jähriges Mädchen gegen den Willen ihrer Eltern in England geheiratet hat. Dass da die Mutter nicht sehr freundliche Äußerungen gemacht haben wird, ist begreiflich. Die Verteidiger beantragten die Vorladung zweier neuer Zeugen, eines Bildhauers und eines Architekten, die über den Verkehr des Angeklagten im Hause Wolf Wertheim bekunden sollten. Die Verteidiger beantragten weiter die Verlesung einer Eingabe der Frau Wertheim zu den Akten. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Es kommt nur darauf an, festzustellen, dass Frau Wertheim aus Gehässigkeit Unwahres sagt. Ich frage deshalb den Zeugen Kühn: Ist es wahr, dass seinerzeit die Flucht der Dolly Pinkus, die zu dem Zwecke geschah, Dr. Landsberger zu heiraten, unter der Ägide von Maximilian Harden stattfand? Zeuge Kühn: Kein Wort davon ist wahr. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: In der Eingabe der Frau Wertheim, deren Verlesung wir beantragen, spricht Frau Wertheim diese Beschuldigung aus. Vorher frage ich den Zeugen, ob nach seiner Ansicht Frau Wertheim diese Auffassung haben konnte. Zeuge Kühn: Nein, Frau Wertheim kennt die Geschichte der Flucht und weiß bestimmt, dass Maximilian Harden von der Sache nicht das Geringste wusste. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Die Verlesung der Eingabe wird ergeben, dass Frau Wertheim auch Herrn Dr. Goldmann, den Berliner Vertreter der neuen freien Presse, ebenso wie andere einwandfreie Personen verleumdet hat. Dr. Goldmann ist im Saale anwesend und wird die Unwahrheit der Behauptung der Frau Wertheim bezeugen. Der Gerichtshof lehnte den Antrag ab, da eine solche Verlesung nach der Strafprozessordnung unzulässig sei. Hierauf wurde Schriftsteller Edmund Edel über seine Beobachtungen an dem im Wolf-Wertheimschen Hause verlebten Silvesterabend 1909 vernommen. Er bekundete: »Ich war mit meiner Frau eingeladen. Es war eine Gesellschaft von 40 bis 50 Personen. Der große weiße Saal war sehr schön dekoriert. In der Mitte des Saales stand eine große Tafel. Graf Metternich führte die Tochter des Hauses zu Tisch. Wir unterhielten uns in der Gesellschaft über diese Erscheinung und waren uns darüber einig, dass irgendetwas vorgehe. Es war ja bekannt, dass für Dolly Landsberger Heiratspläne im Gange waren, und so dachte man, Graf Metternich sei wahrscheinlich der präsumtive Thronfolger. Im Übrigen hatte man auch den Eindruck, dass irgendeine prominente Persönlichkeit als Tafeldekoration herangezogen werden sollte.« Vorsitzender: »Und für solche prominente Persönlichkeit hielt man den Angeklagten?« Zeuge: »Ja, es waren sehr viele Künstler, Schriftsteller, Vertreter der Industrie anwesend. Das Essen war allerdings nicht gut.« Heiterkeit. Vorsitzender: »Ich muss doch bitten, solche Bemerkungen zu unterlassen. Das gehört nicht zur Sache und sieht aus wie eine Verhöhnung des Gerichtshofes.« Rechtsanwalt Dr. Jaffe: »Hat der Zeuge nicht seinen Eindruck dahin zusammengefasst? Gestern ist Graf Metternich als Schwiegersohn an der Tafel herumgereicht worden.« Zeuge: »Ich habe dies Herrn Dr. Arthur Landsberger gegenüber geäußert. Interessant war auch noch eine Episode, die Dr. Landsberger erzählte. Es sei eines Tages ein Geldvermittler bei ihm erschienen, der 5000 Mark von ihm für den Grafen Metternich haben wolle. Als Dr. Landsberger ihn ob dieses Ansinnens auslachte, sagte der Geldvermittler: »Es wäre doch für Sie von Vorteil, wenn Sie das Geld besorgen könnten, denn der Graf braucht es als Bewegungsgeld. Dem Dr. Landsberger würde es doch sicher sehr angenehm sein, wenn er aus der ganzen Sache herauskäme.« Rechtsanwalt Dr. Alsberg: »Wurde es nicht als eine besondere Bevorzugung angesehen, dass der Angeklagte Frau Dolly Landsberger zu Tisch führen durfte?« Zeuge: »Jawohl, es wurde allgemein so aufgefasst.« Rechtsanwalt Dr. Alsberg: »Waren Sie auch anwesend, als die vielbesprochenen Pfannkuchen aus dem Hotel Esplanade geholt wurden?« Zeuge: »Ich wusste nichts von der Herkunft der Pfannkuchen. Ich weiß bloß, dass sie das einzig Genießbare an jenem Abend waren.« Heiterkeit. Hof- und Gerichtsadvokat Meyer Günther, Wien, bekundete hierauf, Graf Metternich sei, als er sich mit der Schauspielerin Claire Valentin verheiratete, mit ihm, Zeugen, wegen seiner Schulden in Verbindung getreten. Der Angeklagte habe die Summe seiner Schulden auf 40.000 Mark angegeben, wobei jedoch zu berücksichtigen war, dass ihm manche Beträge viel zu hoch berechnet waren. Der Graf habe zweifellos den Willen bekundet, seine Schulden zu bezahlen. Nach den Besprechungen mit dem Angeklagten habe er, Zeuge, die Ansicht gehabt, dass es sich um Schulden gewöhnlicher Art handle, die einen Grafen Metternich unmöglich besonders drücken konnten. Denn einem Grafen Metternich könne es nicht schwerfallen, jeden Augenblick eine reiche Frau zu bekommen. Er habe sich auch an die verschiedenen Gläubiger gewandt und ihnen den Aufenthalt des Grafen in Wien angezeigt. Es haben sich aber nur wenige gemeldet. Die eingeleitete Regulierung sei durch die Verhaftung des Angeklagten durchquert worden. Die Verteidiger stellten fest, dass der Angeklagte sich in keiner Weise unsichtbar gemacht, sondern in vollem Ernst darauf hingearbeitet habe, seine Schulden zu bezahlen. Bei dieser Gelegenheit beklagte sich der Angeklagte über seine Verhaftung und behauptete wiederholt, er sei von der Staatsanwaltschaft bei seinem Onkel, dem Botschafter des Deutschen Reiches in London, wegen seiner etwaigen Verhaftung angefragt worden. Hierauf wurde die Ehefrau des Angeklagten, Frau Gräfin Claire von Wolf Metternich, geborene Valentin, eine kleine, aber sehr hübsche und schneidige junge Dame, als Zeugin aufgerufen. Sie war sehr schick gekleidet. Vorsitzender: Sie sind die jetzige Gräfin Wolf Metternich. Sie wissen, dass Sie die reine Wahrheit zu sagen haben, wenn Sie nicht von Ihrem Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machen sollten. Zeugin: Ich werde die reine Wahrheit sagen. Ich bitte aber um einen Stuhl, da ich mich nicht ganz wohl fühle. Ein Gerichtsdiener brachte der Zeugin einen Stuhl. Vorsitzender: Sie haben Ihren Gatten in Schevingen kennengelernt? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Wann haben Sie geheiratet? Zeugin: am 28. September 1910. Vorsitzender. Hat Ihnen Ihr Gatte vorher Aufklärung über seine Vermögensverhältnisse gegeben? Zeugin. Jawohl. Er hat mir lange vor der Hochzeit gesagt, dass er nicht nur nichts besitze, sondern dass er Schulden in beträchtlicher Höhe habe. Vorsitzender. Wie hoch hat er die Schulden angegeben? Zeugin. Auf etwa 20.000 Mark. Ich habe mich sofort bereit erklärt, sämtliche Schulden meines Mannes zu bezahlen. Vorsitzender. Sie sind dann nach Wien gegangen, wo Sie noch am Theater tätig waren. Was hat Ihr Gatte dort gemacht? Zeugin. Sein eifrigstes Bestreben war, sich eine Stellung zu schaffen. Er fand auch bald eine solche, in der er 300 Kronen monatliches Gehalt erhielt. Da er sehr fleißig und tüchtig war, hatte er, wie mir gesagt wurde, die besten Aussichten, bald ein erheblich höheres Gehalt zu beziehen. Vorsitzender. Die 300 Kronen reichten doch selbstverständlich nicht aus. Zeugin. Für ihn schon, da er sehr sparsam war und keine großen Ausgaben machte. Für alle übrigen Dinge kam ich selbstverständlich selbst auf. Vorsitzender. Sind die Schulden von Ihnen bezahlt worden? Zeugin. Ich habe zuerst nur einen Teil bezahlt, da uns unser Anwalt riet, damit nicht zu voreilig zu sein, sondern die Leute ruhig einige Zeit warten zu lassen, weil es sich ja um wirklich lächerliche Schulden handelte, bei denen mein Mann bis über die Ohren übervorteilt war. Der Angeklagte, Metternich, brach hierbei in heftiges Schluchzen aus. Zeugin fuhr fort. Der Anwalt sagte uns, dass wir ganz erheblich übervorteilt wären. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Weiß die Frau Zeugin, ob ihr Gatte besonders leichtgläubig, besonders optimistisch war, ob er, wenn er irgendeine Hoffnung hatte, sich an dieser mehr anklammerte als ein anderer, normaler Mensch? Zeugin. Das habe ich mehrfach wahrnehmen können. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Ihr Gatte auffallend hohe Rechnungen bei Schneidern und Ausstattungsgeschäften hatte? Zeugin. Ich weiß nur, dass mein Mann sehr gerne gut angezogen geht, sich eben so bekleidet, wie er es seinem Namen schuldig ist. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Meinen Sie, dass dies besonders hohe Schulden darstellte, die Ihr Gatte eigentlich nicht verantworten konnte? Zeugin. Nein, derartige Schulden können alle Tage vorkommen. Dr. Alsberg. Meinen Sie, dass Ihr Mann vielfach übervorteilt worden ist? Zeugin. Er ist fast immer übers Ohr gehauen worden. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Hat er Ihnen mitgeteilt, weshalb er sich berechtigt glaubte, diese Schulden machen zu können? Zeugin. Jawohl. Mein Mann hat mir gesagt, er hätte damals Frau Dolly Landsberger heiraten können oder sollen, so, dass er die Schulden ohne weiteres hätte bezahlen können. Wenn jemand hier in das Gefängnis gehört, so ist es der Vater und nicht mein Mann. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Was hat er Ihnen über sein Leben in Berlin erzählt, insbesondere darüber, weshalb er gezwungen war, Schulden zu machen? Zeugin. Er sagte, er hätte damals sehr luxuriöses Leben und großen Aufwand als zukünftiger Schwiegersohn der Wertheims treiben müssen. Da er von seinem Vater nur 30 Mark monatlich erhielt, habe er selbstverständlich Schulden machen müssen. Mein Mann sagte mir, er sei unter solch traurigen Verhältnissen gezwungen gewesen, eine sogenannte Namensheirat zu machen, obwohl es stets sein sehnlichster Wunsch war, eine Liebesheirat einzugehen. Vorsitzender. Glauben Sie, dass Sie von Ihrem Gatten aus Liebe geheiratet worden sind? Zeugin. Ganz bestimmt. Mein Mann hat damals den ganzen Tag gejammert, dass er nicht schnell genug eine Stellung finden konnte. Er sagte, er könne es nicht ertragen, von meinem Verdienst zu leben. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Sie würden doch auch nichts dagegen haben, wenn Ihr Gatte nichts tun würde. Zeugin. Natürlich nicht das Geringste. Es ist gestern hier gesagt worden, mein Mann sei von seiner Familie verstoßen worden. Vorsitzender. Woher wissen Sie das? Zeugin. Ich lese doch die Zeitungen. Ich kann nur sagen, es ist unrichtig, wenn behauptet wird, mein Mann sei von seiner Familie verstoßen. Ein Brief seiner Schwester besagt, es sind die besten Aussichten vorhanden, dass in nächster Zukunft alles beigelegt werden wird. Die Schwester hat meinem Gatten geschrieben. Schau nur, dass deine Frau nicht beim Theater bleibt und alles wird gut werden. Der Vater meines Gatten hat ihn im Gefängnis besucht. Der Vater sagte zu mir, wenn ich dafür sorge, dass mein Mann ins Irrenhaus kommt, dann wolle er alles tun. Ich lehnte dankend ab, mit dem Bemerken, ich habe keine Veranlassung, mich ihrem Willen zu fügen. Sachverständiger, Privatdozent und Oberarzt in der Königlichen Charité, Dr. Forster. In den Akten befindet sich ein Gutachten eines Dr. Zerner, in welchem es heißt, dass ihr Gatte an moralischer Idiotie leidet. Es ist mir bekannt, dass sich dieses Gutachten an ein bestimmtes Vorkommnis knüpft. Zeugin, den Sachverständigen unterbrechen. Über meine Privatangelegenheiten würde ich keinerlei Auskunft geben. Sachverständiger. Ich will auch hierauf gar nicht näher eingehen, sondern nur fragen, ob damals Ihr Gatte sehr eifersüchtig war. Zeugin. Ich wäre sehr beleidigt gewesen, wenn mein Gatte nicht eifersüchtig gewesen wäre. Das Gutachten des Dr. Zerner ist wohl darauf zurückzuführen, dass dieser in seinem guten Willen, meinen Mann zu retten, zu weit gegangen ist. Ende von Abschnitt 51.